Wir beißen schon die Flöhe. Wir beißen schon die Flöhe. Wir beißen schon die Flöhe. Stille, stille, leise, still. Geht behutsam, sprecht nicht viel. Ist der alte Herr noch wach? Kriegen wir eins aufs Dach. Junker Kater, kommen Sie doch, wir befreien Sie vom Joch. Pferd und Wagen stehen hier, Schätzchen fliegen hier. Kurios, kurios, geht wer wissen, sprecht doch und. Ist der alte Herr noch wach, kriegt ihr eins aufs Dach zu rund. Junker Kater, kommt sie's doch, wir beschreien sie's von Joch in Pferd und Wagen, liebe Kater, hier, Herzenskater, fliegen mit Spanze still, Spanze still, geht dann doch die Kerze nicht weg. Ist ihr alte Herr noch wach, kriegt ihr eins aufs Dach. Ja, wo will ich, komm sie auch, sag mir nur, was kann ich auch. Pferd und Wagen stehen mir, die Kölle steigt mir schon im Weg. Ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll, ganz voll Gräfer die Glauben. Was soll das singen? Was soll das singen? Die Scheibein, Freien, O ihr schlechte Engel, sie verhärtaste Wochen, Jungen, wollt ihr nicht gehen, marschierst ihr bitten, O mein ich nicht gezogen. Unser schlichtes Leben ist voll, ich lasse es auf ihn blöben. Geh zum Teufel, geh zum Teufel, geh zum Teufel, ihr verdammt schlichtes Nur Piano, nur nicht crescendo, ich bin Staccato. Und auch Staccato, nicht Staccato, nicht deutsche, ja, deutsche Töne sind die Liebe, die zarte Harmonie und können auch gar niemanden sehen. Nein, so muss es Tati, Tati, Tati sein, ja, Tati sein, deutsche Töne, ja, deutsche Töne sind die Liebe, in sanfter Harmonie und können doch dann Schwein, wo gehen Sie? In Okay.